Gleiten im Kreis, elegant übers Eis, auf unseren Kufen, da stehen wir drauf, schwenken die Arm, werden nicht lahm, welch ein Vergnügen beim Schlittschuhlauf. Manche springen und tanzen auch hin und her, drehen sich wie Brummkreisel dann nimmer mehr, fallen dabei auch hin manchmal nicht so schwer. Wie lustig ist es anzusehen, und die Leute am Rande, sie schauen zu, wie sie raunen und klatschen dann Beifall zu, und sie freuen sich und lachen und finden es schön, so wunderschön. Wir gleiten im Kreis, elegant übers Eis, auf unseren Kufen, da stehen wir drauf. Mach ein Hüpfer und fall hin, steh schnell auf, dann nicht schlimm. Klopf den Schnee ab am Bein, das muss sein, sind ja fein. Mach nen Sprung nun und bleib stehen, hat nur keiner gesehen. Darum reihen wir uns fein in den Kreis wieder ein. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dieses Gleiten hier im Kreise macht uns ein Vergnügen, fühlt sich fast an wie Fliegen, lässt uns ganz frei sein und glücklich dabei sein, es ist so elegant. Dieses Gleiten hier im Kreise macht uns ein Vergnügen, fühlt sich fast an wie Fliegen, lässt uns ganz frei sein und glücklich dabei sein, es ist so elegant. Manche springen rum, fallen auch dabei um, stehen schnell wieder auf, machen sich nichts draus, klopfen ab den Schnee, tat auch gar nicht weh, laufen weiter hier im Kreise. Manche springen rum, fallen auch dabei um, stehen schnell wieder auf, machen sich nichts raus, klopfen ab den Schnee, tat auch gar nicht weh, laufen weiter hier im Kreise. Nun, wir wollen gleiten, immer im Kreise, drehen unsere Runden hier so herum. Und die Leute am Rande, sie schauen zu, staunen nur, raunen auf, und sie freuen sich und lachen und finden's schön. Wunderschön, klatschen auf, und die Leute am Rande, sie schauen zu, staunen nur, raunen auf, und sie freuen sich und lachen und finden schön. Wunderschön, klatschen auf, wir wollen gleiten immer im Kreise, drehen unsere Kreis. elegant übers Eis, auf unseren Kufen, da stehen wir drauf. Manche springen und tanzen auch hin und her, drehen sich wie Brunkreisel dann immer mehr, fallen dabei auch hin, manchmal nicht so schwer. Wie lustig ist es anzusehen, manche springen herum, fallen auch dabei um, stehen schnell wieder auf, machen sich nichts draus, klopfen ab den Schnee, tat auch gar nicht weh, laufen weiter hier im Kreise nun. Wir gleiten im Kreis, elegant übers Eis, auf unseren Kufen, da stehen wir drauf. Schwenken wir ab, werden nicht lahm. Welch ein Vergnügen beim Schlittschuh.